Und wir schlagen heute die 6. von 10 Folgen aus dem Roman »Die Vollidioten« von Eckart Henscheid auf. Im Mittelpunkt des Romans steht ein gewisser Herr Jakob, der es auf Fräulein Czernatzke abgesehen hat. Er will sie um jeden Preis flachlegen, hat ihr einen Strauß roter Rosen geschickt, was Fräulein Czernatzke für Rotz hält. Schließlich ist sie Mitglied im Frankfurter Weiberrat. Schließlich trifft sich der gesamte Kreis der Vollidioten zu einem Bürofest der Pardon-Redaktion. Das Fest dreht auf hohen Touren. Hans Zischler liest weiter. Als sich alles wieder etwas beruhigt hatte, trat Herr Jungwirt an mich heran und fragte lauernd, wo eigentlich Herr Jakob sei. Ich antwortete, Herr Jakob habe sein Erscheinen zugesagt. Ja nun, fuhr Herr Jungwirt fort und leckte lüstern die Lippen, er frage nur, weil doch gerade heute eine so schöne Gelegenheit zu einer echt dramatischen, ja tragischen Zuspitzung von Jakobs Leidenschaft bestehe. »Wie er, Jungwirt, das meine?« fragte ich zurück. »Nun«, holte Herr Jungwirt wie nachsinnend aus, »er denke etwa daran, dass sich Herr Jakob auf dem Höhepunkt des Fests und vor den Augen von Fräulein Czernatzke aus dem 7. Stockwerk stürze und sich dort unten gleichsam flach legt«, wie Herr Jungwirt bedenklich und nur mit einem leichten Anflug von Lächeln ergänzte. Ich entgegnete, das wäre allerdings sehr schön und eindrucksvoll. Allerdings habe Herr Jakob, soweit ich informiert sei, heute Nachmittag Fräulein Czernatzke einen Brief geschrieben, dessen Effekt er doch vermutlich noch abwarten wolle. Herr Jungwirt sann kurz nach, dann sagte er, vielleicht würde Herr Jakob den Brief zum Fest mitbringen, ihn Fräulein Czernatzke in die Hand drücken und dann sofort und wortlos hinunterhüpfen. Oder noch viel schöner, rief Herr Jungwirt in plötzlich sanft loderndem Feuer, Herr Jakob könnte den Brief schreiben, ihn zur Post geben, zum Fest marschieren und dann springen, um so den Brief gleichsam ins Bekennerhafte zu steigern. Nun, das musste ich zugeben, das war wahr, daran hatte nicht einmal ich gedacht. Es war aber inzwischen schon wieder etwas Neues im Gange, nämlich ein gewisses Getriebe zwischen Fräulein Majewski und Fräulein Wittlatschiel, übrigens zwei fast sehr guten Freundinnen, und man hörte plötzlich Worte wie »Hau ab, du blöde alte Wachtel« und »Halt deinen Rand, du blödes, dummes Stück«, und schon war Herr Domingo hinzugeeilt, um zu fragen, was denn los sei. »Ach, nichts«, lachten da beide, und Fräulein Majewski legte sofort freundschaftlich ihren Arm um Fräulein Wittlatschiels Schultern, so dass sich der gefoppte Herr Domingo wieder zurückziehen musste. Wissend lächelte Herr Traxler. Da betrat Herr Jakob den Festsaal. Er trug einen besonders finsteren Blick. Ja, es war schon direkt unheimlich, dazu aber einen sehr vornehmen, geradezu aristokratischen und grau gestreiften Konferenzanzug, ein fliederblaues Hemdchen und sogar eine Art Mozartschleifchen am Kragen. Endlich hatte ich also die beiden Hauptliebenden wieder nach 3 Tagen vereint unter einem Dach. Und ebenso reizvoll war es zu beobachten, dass auch Herrn Rösselmanns Blick sofort zwischen Fräulein Czernatzke und Herrn Jakob hin und her schweifte. Es kam aber zuerst alles wieder mal ganz anders. Denn genau mit dem Eintritt von Herrn Jakob fing das Kind Terror maßlos an zu schreien und zu jauchzen und lief zu Herrn Jakob und versuchte, an dessen Bein hochzukrabbeln. Vermutlich war Terror einfach von dem schmucken Anblick Herrn Jakob begeistert und überwältigt, denn alle anderen Herren im Raum trugen lediglich grobschlächtige Alltags- bzw. Bürokleidung. Herr Jakob nahm aber den Eingriff des Kindes anscheinend überhaupt nicht wahr, sondern richtete, ohne wie ich genau beobachtete, einen Blick auf Fräulein Czernatzke, die sofort und demonstrativ auf Fräulein Majewski einkicherte, zu verschwenden, mit ungewöhnlich fester, ja stählerner Stimme eine Frage sozusagen an das gesamte Festpublikum. »Wo ist die Mizi? Wo ist die Mizi?« Streng und schnell fragte er mehrmals hintereinander, worauf Terror erneut hingerissene Schreie ausstieß und deshalb von seiner völlig ahnungslosen Mutter Pistorius kurz mit dem Zeigefinger bedroht wurde. Nun setzte sich, das Kleinkind ein wenig abschüttelnd, Herr Jakob auf einen gerade freien Stuhl, starrte etwa 10 Sekunden auf den Fußboden und rief plötzlich erneut, »Wo ist die Mizi?« Da antwortete der nicht zufällig vorbeischweifende Laura Jungwirt mit ernstem Gesichtsausdruck, gerade vorhin sei sie noch da gewesen, vielleicht sei sie gerade in einem anderen Raum telefonieren. Mit Negern, dachte ich unwillkürlich. Herr Jakob starrte erneut ein paar Sekunden, dann öffnete er eine Flasche Korn, die er, wie ich erst jetzt sah, in der Jackentasche mitgebracht hatte, und trank in wirklich ungeheuren Zügen mindestens 5 Schluck in sich hinein, so dass die Flasche schon fast zu einem Viertel leer war. Dann starrte er erneut. Herr Jungwirt hatte schon recht. Die äußeren Voraussetzungen für einen Selbstmord waren gut, wurden sogar immer besser. Tadellose Kleidung und zudem ein eindrucksvoller Rausch. Schon wieder griff Herr Jakob entschlossen und wie in Todesbereitschaft zu seiner Flasche und schaffte auch diesmal immerhin 3 erstaunliche Schlücke. Das Kind Terror stand jetzt neben ihm und jauchzte, von Jakob unbeachtet, über diesen kostbaren Mann. Noch immer hatten übrigens Fräulein Czernatzky und Herr Jakob nicht einen einzigen flüchtigen Blick gewechselt. Es ging also offenbar auf eine nervenzerreißende Entscheidung zu. Der Brief, er war nach Klosens Aussage ungeschrieben geblieben. Sollte es tatsächlich gleich zur Tat kommen? »Wo ist die Mizi?« fragte den Kopf hochschleudernd nun wiederum und mit Schärfe Herr Jakob. Herr Domingo, der eben vorbeischlich, antwortete höflich, er habe keine Ahnung, sie werde sicher noch im Hause sein. Dann fragte Herr Domingo Herrn Jakob zart, weshalb er denn so überaus vorzüglich angezogen sei. Sie beschämen ja geradezu die anderen Herren hier. Herr Jakob lauschte ein paar Sekunden in sich hinein, dann hat er die Frage verstanden. »Ich gehe mich jetzt umziehen«, sagte er fest und entschlossen, nahm 2 mörderische Schlücke aus seiner nun schon halbleeren Flasche und bat mich, ihm ein Taxi zu bestellen, was wieder einmal sehr erstaunlich war, denn Herr Jakob wohnte nur ein paar hundert Meter entfernt. Nach einem letzten Reiseschluck, ohne ein weiteres Wort und gleichsam blicklos, verließ dann Herr Jakob den Festsaal. Zu meiner Genugtuung beobachtete ich dabei, wie Fräulein Czernatzky Herrn Jakob, als dieser zur Tür schritt, heimlich, flüchtig und mit einem Gesichtsausdruck nachblickte, den ich ohne Umschweife als umflort bezeichnen würde. Eben führte linke Hand Herr Gernhardt einen kleinen Scherz vor. Herr Rudolf sollte die Zeigefinger 1 Zentimeter voneinander entfernt parallel halten, waagerecht auf sie wurde nun ein Streichholz gelegt, und nun musste Herr Rudolf Klingling sagen. Darauf hob Herr Gernhardt das Streichholz ab und sprach, »Ja, hier bei Gernhardt, und wer spricht dort?« Ich fand den Scherz köstlich. Sogar Herr Klosen, der nun etwas näher ins Zentrum des Geschehens gedrungen war, lachte dröhnend und gleichsam wieder erstarkt. Herr Rudolf aber, glaube ich, obwohl er gleichfalls heftig lächelte, schämte sich, dass er als Bürovorsteher so ausgetrickst worden war. Jetzt gesellte sich noch ein anderer Herr zu den Festgästen, Herr Nickel, der alleroberste Bürovorsteher, ein zierlicher Mann in kunterbuntem Gewand, der nach einem allgemeinen Gruß mit dem silbrig-hellen Wort »Hallo« wendig zu verschiedenen Personen im Raum hüpfte, auf diese emsig einredete, dabei sehr verantwortungsvoll aussah und dann doch immer wieder einmal sittsam lächelte und einmal flink sogar »Hahaha« machte. Doch bald eilte dieser äußerst geschwinde Herr wieder weg und wünschte uns allen mit grüßend erhobenen Ärmchen und dem Wörtchen »Hallo« ein weiteres Gelingen des Fests. »Wo nur Herr Jakob bleibt«, wandte sich Herr Jungwirt erneut und besorgt lauernd an mich und strich sich über sein silbergraues Westchen. Ich muss gestehen, auch ich wünschte dringlich Herrn Jakobs Wiederkunft. Spürte ich doch, dass wir alle heute Abend an einem entscheidenden Punkt, ja einer Wendemarke der neueren Geschichte angelangt seien. Das heißt, wenn heute nichts passierte, sei es Freudiges, sei es Schreckliches, dann würde gewissermaßen überhaupt nie mehr etwas passieren. Ich kann das natürlich nicht beweisen, aber Terror, das Kleinkind, schrie auf. Herr Jakob war zurück. Eine neue Überraschung. Er trug jetzt ein weißes T-Shirt-Hemdchen, in dem vorne auf der Brust die Worte »St. Louis Stars« und darunter riesengroß die Zahl 42 standen. Wie zu erwarten, fragte Herr Jakob noch unter der Türe scharf, »Wo ist die Mizi? Ist die Mizi da?« Herr Jungwirt wiederum war es, der hier einsprang und sagte, sie sei noch immer nicht zurück, aber er könne gern einmal suchen gehen. Und er schaute dabei Herrn Jakob frech und unverwandt ins Auge. »Ja«, sagte Herr Jakob, »ist gut«, worauf sich Herr Jungwirt tatsächlich auf die Socken machte. Was erhoffte er sich davon? Während Herr Jakob wieder Platz nahm, und zwar diesmal neben mir. »Tant mieux«, Vielleicht würden mir so besondere Genüsse zuteil. Doch im nächsten Augenblick war schon wieder etwas Neues im Gange. Fräulein Majewski begann nämlich plötzlich zu einer modernen Negermusik mit Fräulein Czernatzke überschwänglich und wie von Sinnen zu tanzen. Dabei lachten beide sehr wild und ungesund, und ich glaube, einmal versuchte Fräulein Majewski sogar, Fräulein Czernatzke ins Ohr zu beißen. Um die Tanzenden standen Herr Jungwirth, Herr Gernhardt und Herr Knott und klatschten mit großem Eifer in die Hände, denn dies war sicherlich der bisherige Höhepunkt des Fests. Gleichzeitig erschien auch das Kind Terror, das unter dem Stuhl durchgekrabbelt war, zwischen meinen Beinen, lachte mich geistlos an, schrie »Ah, ah, ah, ah« und versuchte, meine Nase zu ergreifen. Ich wich aber geschickt aus und deutete dem Kind, indem ich die Augen nach rechts verrollte, in Richtung auf Herrn Jakob, der ja neben mir saß und in all dem finsteren Gewürge um ihn herum wieder einmal wie abwesend starrte. Terror verstand dieses Signal Gott sei Dank sehr gut, verließ mich sofort und wackelte, während gerade Fräulein Majewski beim Tanz ins Stolpern kam und deshalb laut quietschte, nach nebenan zu Herrn Jakob und griff ihm sofort in die fast tragisch nach unten hängenden Kopfhaare. Herr Jakob erwachte dabei aus seinen schweren Gedanken, sah einen Moment lang das ihm ergebene Kind aus nächster Nähe vollkommen verständnislos an, dann nahm er erneut einen Schluck aus seiner Flasche und sagte tonlos und gleichsam für sich selber, »Ich glaube, ich muss jetzt gleich unheimlich kotzen.« Im gleichen Augenblick streifte Herrn Jakob zum zweiten Mal an diesem Tag ein bitterer und doch, wie ich zu beobachten glaubte, irgendwie wohlwollender Blick des Fräulein Czernatzke, das vom sinnlosen Tanz auf seinen Sessel zurückgesunken war. Herr Jakob merkte es aber nicht, weil nämlich, als er sich gerade vom Schnapsgenuss schüttelte, Terror freudiger und hemmungsloser als zuvor zu plärren anfing, und Herrn Jakob, offenbar in der irrigen Meinung, das Leben sei doch eine wunderbare Sache, noch heftiger ins Haar griff. Herr Jakob hielt sich bei diesem Angriff aber sehr gut. Er beugte sich die Faust des Kindes im Schopf zu mir herüber und sagte ernst und wiederum tonlos, »Ich gehe jetzt in Krenz. Du kommst mit?« Jetzt lockerte sich der Zugriff des Kindes, das aber weiter vor Jakob stehen blieb und diesen St. Louis-Star bewundernd, ja andächtig beschaute. Ich schlug Herrn Jakob zart vor, wir sollten vielleicht noch ein bisschen hier bleiben, später würde ich gerne mitkommen. War denn wirklich alles vergebens? »Wo ist die Mitzi?« fuhr Herr Jakob plötzlich wieder hoch. Und seltsam genug wurde Fräulein Mitzi gerade von Herrn Jungwirth in den Festsaal geleitet. Sie hatte offenbar Herrn Jakobs Frage noch mitgekriegt, denn sie blieb seitwärts von ihm stehen und schaute ihn durchdringend und respektlos an. »Da ist die Mitzi«, rief nun geradezu lockend der Laurer Jungwirth und besah ebenfalls erfreut Herrn Jakobs St. Louis-Starhemdchen. Herr Jakob sammelte sie ein paar Sekunden, dann sah er Fräulein Mitzi entgeistert ins Gesicht und sagte, »Was ist? Ich geh in Krenz. Du gehst mit?« »Warum?« fragte Fräulein Mitzi schroff und unbarmherzig. Herr Jakob dachte erneut nach. Dann sagte er, »Ich geh in Krenz. Du kommst jetzt mit?« Fräulein Mitzi sah nun Herrn Jakob mit fast inständiger Wortlosigkeit an und sagte gar nichts mehr. Es entstand zufällig, weil gerade die Negermusik schwieg, eine kleine Pause, während der man Herrn Rösselmann in unnatürlich charmantem Ton auf Herrn Traxler einreden hörte. »Und natürlich wird es meinem Haus ein Vergnügen sein, auch Ihre Frau Gemahlin zum Tee bitten zu dürfen.« »Was denn? Kann denn ein Haus gar ein vergnügtes Haus bitten?« Mit einem Seufzer erhob sich nun Herr Jakob und sagte müde, »Ich kotze jetzt. Du kommst nach?« sah an Fräulein Mitzi vorbei und verließ augenblicklich den Festsaal, begleitet von einem langen und aufmerksamen Blick Herrn Jungwirths. Würde heute Fräulein Mitzi ihm gehören? Ich dachte, dieser Mann erschliche gerade Fräulein Bitz. Eigenartigerweise vergaß Herr Jakob diesmal ein Taxi zu bestellen. Was wollte eigentlich Rösselmann von der Gemahlin des Herrn Traxler? Dabei hätte sich diesmal ein Taxi für Herrn Jakob durchaus gelohnt. Die Gaststätte Krenz ist immerhin etwa 800 Meter vom Büro entfernt. »Hau ab«, kommentierte leise und mit völlig ruhiger Stimme Fräulein Mitzi Herrn Jakobs Abgang. Und mit diesen Worten löste sich gleichsam alle angestaute Spannung der letzten Minuten. Nun, es hat nicht sein sollen, das mit dem Sprung aus dem Fenster. Anscheinend klappt die Tragik bei uns einfach nicht mehr. Damit muss man sich eben abfinden. Die nächste halbe Stunde passierte denn auch überhaupt nichts, außer dass einmal Fräulein Majewski höchst ungeschickt und unvorsichtig in den Saal rief, dies sei eine herzlich kaputte, traute Gemeinschaft. Eigenartig. Schon den zweiten Abend hintereinander verlebte sie heute ohne Herrn Ulf. Sollte ich angreifen? Nach all den ernüchternden Erfahrungen von gestern Abend? Nein. Meine Stunde war sicher noch nicht gekommen. Ich würde mich spröde geben, umso größere Wonnen würden dem folgen. Vielleicht. Inzwischen war es 7 oder 8 Uhr geworden und einzelne Personen brachen bereits auf zum Abendbrot, so etwa Frau Pistorius, die auch Gott sei Dank ihr Kind Terror mit heimpackte, Herr Traxler wohl aufgrund seines fortgeschrittenen Alters und völlig überraschend war auch Herr Klosen verschwunden. Dies war offenbar sein Revier doch nicht. Überrascht beobachtete ich beim Abschied von Frau Pistorius, dass diese Frau überaus liebevoll von Herrn Domingo abgeküsst und abgeschleckt wurde. Das war neu. Nun, man kann natürlich seine Augen nicht überall haben. Aber vielleicht sollte Herr Pistorius die seinen mal weiter aufmachen. Dieser Domingo? Ha, jetzt erinnere ich mich. Ich hatte kürzlich mal mit ihm zusammen und Frau Pistorius gefrühstückt. Herr Pistorius befand sich bereits an seinem Arbeitsplatz. Nach dem Frühstück haben Frau Pistorius und Herr Domingo ein wenig auf dem Balkon Tango getanzt und waren so meinem Blick entzogen. Aha. Übrigens, Herr Pistorius, ist auch Herr Stefan Knott, wie ich aus seiner 20-Frauen-Strichliste weiß, hinter Ihrer Frau her. Ich musste wohl ein wenig eingenickt sein, denn auf einmal war alles im Festsaal verändert. Herr Gernhardt, Fräulein Bitz, Fräulein Majewski, Fräulein Mitzi, Herr Pot, Herr Rudolf und Herr Rösselmann bildeten nun eine Art malerische Diskussionsgruppe, das heißt, einer sagte abwechselnd etwas Leises und die anderen kicherten dann in fast regelmäßigen Abständen kurz auf. Etwas näher bei mir lungerten Herr Domingo und jene Frau, die Herrn Pot gehörte, und führten ein wohl schwerblütiges Gespräch. Jedenfalls hörte ich Herrn Domingo auf einmal sagen, man lebt davon, was einen die anderen Leute erkennen lassen, worauf die Frau zustimmend und ernst nickte. Das ist wahr, was Herr Domingo da lehrte, das sah ich sofort ein. Herr Knott wiederum hatte jetzt in ebenfalls sehr malerischer Haltung seinen rechten Fuß auf den Stuhl von Fräulein Czarnacki hochgestemmt. Offenbar sollte das die Innigkeit seiner sicherlich belanglosen Ansprache steigern. Oder warb dieser Mann etwa für Herrn Jakob? Ja, hatte Fräulein Czarnacki überhaupt mitgekriegt, dass Herr Jakob verschwunden war? So etwas Unaufmerksames. Und da, was quasselte dieser Jungwirt, dieser alte Esel, jetzt so leidenschaftlich auf Fräulein Bitz ein? Herr Rösselmann würde sich höllisch vorsehen müssen. Bei solchen Festen passiert es eben meistens. Mir wurde neulich sogar erzählt, ich hätte anlässlich eines romantischen Galaabends zwischen 3.30 Uhr und 4.30 Uhr früh neben einer mandeläugigen Dame aus Heidelberg gekniet und ihr ununterbrochen von oben nach unten den linken Arm angeknabbert. Nun, diese meine damalige Haltung nehme ich sofort zurück. Sehr unfein finde ich aber, dass die betreffende Dame dabei arrogant und sogar frech den Beobachtern der Szene zugelächelt haben soll, ganz als wolle sie achselzuckend zum Ausdruck bringen, was für einen Blödmann sie da hängen habe. Doch noch bevor ich über diese Erinnerung zornig werden wollte, trat jetzt Herr Domingo mit Herrn Pots Dame an mich heran und stellte vor, dies sei die Frau Krause und das da, dabei deutete er auf mich, sei der große Henscheid, der seinerzeit die berühmte Kühlfilter-Anzeigenkampagne so virtuos durchgezogen habe, und ich sei nämlich ein absolutes Ass auf dem Gebiet der Produktwerbung und des gruppendynamischen Marketing. Ja, wehrte ich Frau Krause anlächelnd ab, Herr Domingo übertreibe. Das mit den Kühlfiltern sei erstens für mich Routinesache gewesen und zweitens praktisch von selber gelaufen. Ich sei damals eigentlich nur in eine offene Marktlücke gestoßen. Etwas Profilierteres fiel mir leider nicht ein. Aber Sie haben doch dabei sicher mächtig verdient, wollte Frau Krause, eine recht leichtgläubige Person, wissen. Natürlich, sagte ich, wie müde, ich hätte mächtig eingesagt, aber diese Produkt-Timing-Tätigkeit, wo hatte ich nur dieses Wort her, böte mir heute keinen Lebensinhalt mehr. Mein einziger Wunsch sei, einfacher Sachbearbeiter in einem Büro wie diesem dazuwerden, mit einer kleinen Kartei und einem netten, sauberen Schreibtisch, weg von dem mörderischen Rummel der Projektgruppenforschung und der Sales Promotion. Verdammt, was redete ich da alles zusammen? Warum täuschte ich diese Frau so arglistig? War ich denn geisteskrank? Doch schon sagte Frau Krause, das mit der Sachbearbeitertätigkeit ließe sich doch ohne weiteres bewerkstelligen. Eben nicht, krähte ich zu meiner eigenen Überraschung. Ich hätte schon alles versucht und immer wieder sei ich abgewiesen worden. Sachbearbeiter wolle ich werden, schrie ich. Sachbearbeiter oder Museumswärter oder Stadtgärtner oder am allerliebsten Logenschließer in einem ruhigen kleinen Privattheater mit Uniform. Nun, nun, schritt da Herr Domingo begütigend ein, das mit dem Sachbearbeiter ließe sich sicher deichseln, wenn sich zum Beispiel Frau Krause für mich einsetzte. »Ah ja«, rief diese fast entzückt, »sie wolle morgen gleich mal mit ihrem Vorgesetzten sprechen, vielleicht sei gerade eine Planstelle frei. Am Nachmittag wolle sie mit ihm verhandeln, da sei er meist sanft und umgänglich, und dann würde sie mich gleich anrufen und mir Bescheid sagen, und sie notierte sogar meine Telefonnummer. Ich solle ja nicht die Hoffnung aufgeben.« Ich meine, dies letzte war ein so eigentümlich schillerndes Wort, dass es erlaubt ist, diese ganze scheinbar dumme Geschichte mit Frau Krause vorzutragen, obgleich sie mit der Liebe des Herrn Jakob überhaupt nichts zu tun hat. Fräulein Czernatzke sah zu diesem Zeitpunkt übrigens schon irgendwie leidend oder doch in sich gekehrt aus. Sollte Herr Knott ihr ins Gewissen geredet haben? Frankfurt liest ein Buch. Hans Zischler war das mit dem 6. von 10 Folgen aus dem Roman »Die Vollidioten« von Eckart Henscheid.